Der moralische Dichter von Friedrich von Schiller. Ja, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß, doch das wollt ich eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir.